Bayern 2 präsentiert Radiowissen. Montag bis Freitag nach den 9 Uhr Nachrichten. Bayern 2. Hörbar mehr vom Leben. Früher hatten Sie ein Radio und das Radio hatte einen Knopf, mit dem haben Sie ein- und ausgeschaltet, und ein Drehrad, da haben Sie Ihr Programm gewählt. Und das war im Prinzip alles. Die guten alten Radiozeiten. Man könnte nostalgisch werden bei dem Lied über das kleine Radio. Man sieht die Soffittenlampe hinter der Senderskala des großen Edelholzmöbels bei Oma zu Hause noch einmal leuchten, auf der so weltläufig klingende Namen zu lesen waren wie Daventry, Beromünster, Hilversum, Monte Carlo. Die große, weite Welt. Als man noch auf Wellenjagd ging, um bisher unerhörte Stationen aus dem Äther zu kitzeln. Wie anders ist unser Umgang damit heute? Alltäglicher, trivialer. Man schaltet ein, immer den gleichen Sender, fest einprogrammiert auf einer Stationstaste und lässt es einfach dudeln. Mehr als 4 Stunden Radio hören wir am Tag, wobei man über den Begriff Hören unterschiedlicher Meinung sein kann. Aber das Publikum scheint ganz zufrieden mit dem, wie es ist, mit dem Programm und auch mit dem Empfang, also mit der Technik. Gewiss, das Fernsehen ist jetzt digital, über DVB-T oder direkt vom Satelliten. Auch das Internet kommt per DSL ins Haus. GSM, UMTS und. Und nun auch noch das Radio, digital? Ich muss erst einmal abwarten, bis das einmal so richtig Fuß gefasst hat. Und dann kann ich erst einmal sagen, ja, ist das gut oder ist schlecht? Beim Radio ist natürlich nicht so wesentlich. Und da habe ich mir wenig Gedanken gemacht. Ich weiß nicht so ganz genau, ob Radio nicht vielleicht allmählich so ein aussterbendes Ding ist. Computer-aided Radio. So ist es gewesen. Wo sind die Randbedingungen? Oder wie wir sagen, Kollege, Systemparameter neu. Qualität, Fragezeichen. Digital Audio Broadcasting. Die billige Feststellung, so kleiner, preiswerter, störungssicherer. Technik. Genau, das ist richtig. Wie funktioniert es? Wir haben ja alle im Grunde keine Ahnung. Was bringt es mir? Auch diese PCs werden irgendwann abstürzen. Auch da wird was verloren gehen. Machen wir uns nichts vor. So könnte es gewesen sein. So wird es nie mehr wieder sein. Und vor allem, wir haben keine Ahnung. Babylonisches Sprachgewirr aus dem Jahr 1995, eingesammelt bei den damaligen Nürnberger Radiotagen. Ihr Thema, die damals gerade beginnende Digitalisierung des Hörfunks. Das Motto Radio auf Abruf war bewusst zweideutig gewählt. Damals redete man noch ziemlich ins Blaue hinein. Heute ist das anders. Alles, was im Funkhaus passiert, ist eigentlich schon digital. Dieser Weg zum Kunden, zum Hörer, ist noch nicht digitalisiert. Das ist jetzt die Herausforderung der nächsten Jahre. Ernst Dolus, Leiter der Hauptabteilung Produktion und Sendung beim Bayerischen Rundfunk, kümmert sich seit 10 Jahren um die Digitalisierung des Radios. Schritt für Schritt. Und das Ziel ist erreicht. Analog ist bei uns im Funkhaus gar nichts mehr. Früher wurde das Signal auf ein Band aufgenommen, heute läuft es in einen Speicher eines PCs oder eines Laptops ein. Wenn es dort drin ist, dann kann es bearbeitet, das heißt in der Regel geschnitten werden, und können damit natürlich auch auf der einen Seite die Aufnahmen sehr viel verbessern, sie könnten sie auch manipulieren. Das sind die beiden Seiten von digitaler Produktion. Das ist das Problem oder die Gefahr. Die Digitalisierung stellt erheblich höhere Anforderungen an die Journalisten und an alle am Produktionsprozess Beteiligten. Vor allem die Vernetzung der Computer hat die Produktionsprozesse enorm verändert. Beschleunigt, effizienter, aber auch kreativer gemacht. Der entscheidende Vorteil ist die Vernetzung. Das heißt, Sie haben eine Aufnahme und es können 15, 16, 18 verschiedene Leute auf diese Aufnahme zugreifen. Die einen wollen einen kurzen O-Ton für die Nachricht draus machen, die anderen wollen für B5 aktuell etwas draus machen und wieder ein anderer sucht sich eine ganz besonders gelungene, eine ganz besonders lustige Stelle aus, um sie zum Beispiel in Radio Max in Bayern 2 abzuspielen. Diese Mitarbeiter können alle auf derselben gespeicherten Basis arbeiten, zur selben Zeit darauf zugreifen, können unterschiedliche Teile daraus nehmen, sie unterschiedlich verarbeiten und auf diese Weise werden sie sehr viel schneller. Sie müssen nicht Bänder kopieren, sie müssen nicht Bänder schneiden. Die Journalisten können das meiste selbst machen und brauchen keine Tontechniker mehr dazu. Aber auf der anderen Seite, wir haben heute für einen Jingle so viele unterschiedliche Schnipsel, wie sie sie mit dem alten Band und ihrer Schere an dem Band nie hätten herstellen können. Und die werden so zusammengefahren elektronisch, dass sie ein völlig neues Hörerlebnis kriegen, wie sie es früher analog nie hätten herstellen können. Und da ist es doch eigentlich schade, dass diese Qualität zu Hause, aber vor allem unterwegs, denn Radio wird vorwiegend mobil genutzt, über die bisherigen analogen Verbreitungswege suboptimal ankommt, wie man sich neudeutsch auszudrücken pflegt. Warum also nicht digital? Radio wird längst digital gesendet, nur kaum jemand empfängt es so, zumindest bei uns in Deutschland. What we have here is an Evoke One radio. Evoke One is the best-selling digital radio in the world by a very considerable margin. Der Mann vom britischen Hersteller Pure muss natürlich von den Vorzügen der Digitalradios schwärmen. Sie seien nicht nur einfach zu bedienen, sondern vor allem der Empfang sei absolut störungsfrei. In Großbritannien werden fast nur noch Digitalradios verkauft. Dass sich der Standard Digital Audio Broadcasting, kurz DAB, in Deutschland binnen 10 Jahren nicht etabliert hat, habe nichts mit Versäumnissen der Rundfunkanstalten zu tun, erläutert Rüdiger Mahlfeld vom Westdeutschen Rundfunk. Das Siechtum, das man ja fast so bezeichnen kann von DAB, des Digital Audio Broadcastings, liegt nicht an Marketing. Wir haben nicht vergessen, über eine Innovation zu reden, sondern wir sind im wahrsten Sinn des Wortes unter die Kampfflieger geraten. Der Beschuss ist eigener, nämlich freundlicher und stammt von den deutschen NATO-Gewaltigen, die dem Digitalradiosystem DAB, so wie es bislang existiert, eine ausreichende Sendeleistung verweigern. Diese höhere Sendeleistung braucht das System aber, damit man in Gebäuden, in Abschattungen, im Mobilbetrieb all die tollen Möglichkeiten, die physikalisch das System bietet, nämlich aus jeder Reflexion, aus allem, was als Zwitschern, Rauschen und Zirpen im analogen UKW Störungen gemacht hat, aus all dem Gold zu machen, nämlich eine sehr gute Tonqualität. Daran hindert das System DAB bislang das Militär. Nun hat es gerade eine internationale Funkverwaltungskonferenz in Genf gegeben, neue Kapazitäten mit höheren Sendeleistungen für das System DAB stehen vor der Tür. Und wenn die verteilt sind, dann beginnt im Grunde genommen das Ringen um eine digitale terrestrische Hörfunkverbreitung neu. Aber mittlerweile stehen viele in den Startlöchern und bei weitem nicht nur die Radiosender. Denn inzwischen ist dem Rundfunk nach dem Prinzip hier ein Sender, rundherum viele Empfänger, Konkurrenz erwachsen. Rüdiger Mahlfeld vom WDR sagt pointiert, Radio ist ein E-Da-Ding. Niemand macht sich mehr groß Gedanken darüber. Es ist einfach da. Hat einfach da zu sein. Zum Beispiel, wenn man ein neues Auto kauft. Diese im Grunde einfache Strategie muss das Radio weiterverfolgen. Insgesamt gilt, das Radio muss da sein, wo das Publikum es erwartet. Wenn beispielsweise das Publikum sagt, ja, in den Taschenspielern, diesen Handschmeichlern, die wir alle in den Hosentaschen heutzutage haben, Sie werden es geahnt haben, ich rede von Handys, darin möchte ich Radio hören und Zusatzinformationen zum Radio haben, dann muss das Radio, und zwar in digitaler Qualität, da rein. Und es ist mir vollkommen egal, wie das System heißt, ich will da rein, damit ich mein Publikum dort erreichen kann. Das Stichwort heißt also Zusatzdienste. Sie sind der Mehrwert oder auch die digitale Dividende, die das Digitalradio attraktiv machen soll. Zusatzinformationen über das Wetter, die Verkehrslage, die Börse. All das wird schon gemacht. Aber viel wichtiger sind den Digitalradiomachern eigentlich nicht irgendwelche gedruckten Nachrichten, sondern Zusatzinformationen über das Medium Radio selbst, sprich das Programm. Warum soll der Hörer noch in einer Radiozeitung nachsehen, was gesendet wird? Jetzt, in der nächsten Stunde, nächste Woche. Bei der Gelegenheit könnte er sich dann eine Sendung auch gleich vormerken, beziehungsweise eine Markierung setzen, sodass der Apparat das, was man vielleicht nicht hören kann, aufzeichnet. Das abrufbare Radio. Programmangebote der Sender, sogenannte fragmentierte Inhalte, vom Hörer selbst zusammengestellt. Auch Konzepte für visuelles Radio, bei dem dann noch Bilder zum Radioprogramm gesendet werden, liegen schon in den Schubladen. Ein Paradigmenwechsel findet also statt. Das Radio ist dabei, nicht mehr unbedingt Rundfunk zu sein. Programm und Verbreitung, in der bisherigen Entwicklungsgeschichte des Mediums unabdingbar miteinander verknüpft, können getrennt werden. Das wird Folgen haben. Für uns, die Radiomacher, und für Sie, die Radiohörer. Und das sind beileibe nicht nur technische Folgen. Denn wenn der Weg, damit das Radio zu seinen Hörern kommt, jetzt nicht mehr wie bisher eine Einbahnstraße ist, muss das, was das Radio bietet, erst recht attraktiv sein, meint auch Ernst Dohlus. Ich denke, dass es wirklich über die Inhalte geht. Wenn Sie heute wissen, dass wir im Internet 4000 verschiedene Radioprogrammangebote haben, dass Sie jeden beliebigen Musikgeschmack in irgendeiner Form auf der Welt sozusagen mit Ihrer Flatrate am PC abrufen können, dann ist doch die Frage, was bieten wir an, dass wir für Hörer interessant werden? Und das sind die Inhalte. Die Frage ist natürlich auch, da haben wir eine Fragmentierung. Wir haben eine Fragmentierung nicht nur bei den Geräten, sondern auch bei den Zuhörern, bei den Menschen. Die Interessen gehen sehr weit auseinander in den verschiedenen Altersgruppen, in den verschiedenen Berufsbereichen, in den verschiedenen Bereichen der Gesellschaft. Und das ist vielleicht das größte Problem.